bin doch nicht lebensmüde. Er ist einer dieser korrupten Cops, über die die Zeitungen schreiben. Stimmt doch, oder? Du kannst mich über jeden anderen ausquetschen. Jeden. Das heißt also ja. Ist die tätowierte Janine noch mit ihm zusammen? Der Schiss, die hat... Mich legst du nicht rein, Schätzchen. Ich sag kein Wort mehr. Okay. Ich such noch jemanden, Maler. Ach, Schätzchen. Hier unten kommt man hin, um kein jemand mehr zu sein. Hier unten gibt's keine jemand. Eine neue, ein echtes, weißes, ganz junges Hühnchen. Braune Haare, braune Augen, etwa 1,60 groß. Und ist hier jemand? Familie in Lincoln. Ich glaube, vielleicht habe ich so ein Kind schon gesehen, wenn was dabei rausspringt. Wenn's stimmt. Wenn nicht, dann nicht. Sie trägt Schuhe, wie man sie vielleicht in Lincoln zum Abschlussball trägt. Weiße, glatte Dinger, und ich glaube, lange bleiben die bestimmt nicht so. Wo war sie? Oh, vor der Pussybar. Ich habe nicht weiter groß drauf geachtet. Sie hat mit so einem Kerl geredet, dein Mädchen. Ja. Zuhälter? Bestimmt nicht. Aber der hübscheste Kerl, den ich jemals gesehen habe. Goldene Haare, wie auf so einem Bild in der Kirche. Aber heute Abend war es nicht. Ich kann mich noch an heute Abend erinnern, glaube ich. Hast du ihn hier schon öfter gesehen? Nur das eine Mal. So ein Exemplar vergisst man nicht so schnell. Er machte seinen Unterricht, als sei er nie verschwunden gewesen. Geoffrey Reardon war, um es ganz schlicht auszudrücken, einfach sagenhaft. Außer in Märchen gibt es nicht besonders viele Leute, die goldene Haare haben. Er hatte. Und außer einem muskulösen, schlanken Körper, eine fein geschnittene Nase und ein Kirk-Douglas-Grübchen im Kinn. Die Schülerinnen glotzten ihn mit treuen, großen Hundeaugen an. Nicht viel anders als ich selbst. Als ich endlich meine Geschichte an den Mann bringen konnte, verstand ich plötzlich, warum dieses herrliche Exemplar nicht längst von Hollywood entdeckt worden war. Nur in den Tagen des Stummfilms hätte er vielleicht Valentino Konkurrenz gemacht. Sie passen ganz und gar nicht in das Bild, das ich von Detektiven habe und Detektivinnen. Sie auch nicht in meins. Oh, ich weiß nicht, was Sie ausgerechnet von mir wollen. Er sagte es, als ob er genau wisse, was jedes weibliche Wesen von ihm wollte. Ich hätte ihm gern verboten, den Mund auch nur aufzumachen, außer zum Küssen. Sehen Sie, ich bin jetzt seit 4 Jahren an dieser Schule. Während dieser Zeit hatten wir 2 Selbstmorde. Gott allein weiß, wie viele Schwangerschaften, mehr Ausreißer, als ich zählen kann. Und da kommen Sie mit so einer harmlosen Sache an? Es half nichts. Ich wollte ja, dass er redete, und darum ertrug ich alles, bis er mich endlich in einer stillen Ecke hatte und ich ihn endlich beim Thema. Valerie. Sie ist wild und geheimnisvoll. Sie hat Tiefe. Irgendwer erzählte mir, Sie hätten Valeries Tagebuch. Kann ich mal einen Blick hineinwerfen? Tut mir sehr leid, aber zu den wenigen Dingen, auf die ich ganz besonderen Wert lege, gehört Verschwiegenheit. Stand im Tagebuch, dass das Mädchen von zu Hause weglaufen will? Und wohin? Es wäre besser, sie packten aus. Man hat sie mit Valerie gesehen. Und zwar im Rotlichtviertel. Schicken Sie Kinder auf den Strich? Ich bin der Einzige, der sie da rausholen kann. Ja, und warum tun Sie es nicht? Hat Valerie kein Vertrauen mehr zu Ihnen? Wenn Sie das Tagebuch kennen würden. Gerade das will ich ja. Ich kann es Ihnen aber nicht zeigen. Schließlich weiß ich, dass Mr. Haslam Ihr Klient ist. Was hat der damit zu tun? Vergessen Sie es, Darling. Meistens spüre ich, wann ein Gespräch keinen Zweck mehr hat. Und während er mich weiter anbaggerte, dachte ich plötzlich, dass Valerie vielleicht ebenso selbstverständlich wieder auftauchen würde, wie ihr schöner Lehrer Geoffrey. Ist die Nummer auf Ihrer Visitenkarte privat oder nur geschäftlich? See that woman, that walked the street. She had told his mother, I don't need you. But when they lost you got the... Was habt ihr im Bad getrieben, Ross? Wieso? Was gefällt dir nicht? Die Fliesen, soweit welche dran sind, sind schokoladenbraun und die Toilette ist abscheulich stahlblau. Hast du vielleicht gerade irgendjemanden im Bett, dem ich ein paar Fragen wegen dieser Abscheulichkeiten stellen kann? Was Männer betrifft,